sag ich dir Dank, Herr, für das, was du für mich getan. Ich hab es nicht verdient, doch du nahmst dich meines Lebens an. Die Stimmen einer Million Engel reichen nicht aus, dir zu gestehen, wie froh ich bin, dass du mir vergeben hast. Lass stehen.